Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, dann begrüße ich euch herzlich zur 49. und letzten Vorstandssitzung des 13. Landesvorstands. Heute ist der 20. März. Wir beginnen um 20.33 Uhr. Mein Name ist Baku. Ich werde durch die Sitzung leiten. Protokolliert wird von der ISAN mit der Bitte, dass alle ein bisschen mithelfen. Anwesend sind der Elder, die Sandra, die Isan und die Baku. Und damit sind wir beschlussfähig. Und hätten als erstes das Protokoll vom 6. März. Gibt es da Enthaltungen oder Einwände? Das ist nicht der Fall, dann haben wir es einstimmig angenommen. Und weiter geht's mit den Berichten. Was habe ich gemacht? Ich hatte am 10.3. Kreisvorstandssitzung, am 11.3. Stammtisch in Düsseldorf. Dann habe ich die Einladung zur Datenschutzschulung geschrieben und geblockt und verteilt. Und eine NRW-Infomail nochmal zum LPT formuliert, dann noch so die letzten Absprachen bezüglich des LPTs, was Verpflegung angeht, Hotel, Kandidierende und so weiter. Das geht wahrscheinlich noch morgen Abend so. Dann war ich gestern mit der Sandra in der LGS. Wir haben die Akkreditierungsunterlagen soweit fertig gemacht, Barkasse abgezählt und alles, was man aus der LGS braucht, mitgenommen. Dann steht jetzt auch endlich der Verhandlungstermin zu unserem Organstreitverfahren fest. Das ist der 8. April, das ist ein Dienstag. Ich habe mich da entsprechend über unseren Vertreter angemeldet und mir auch ein Hotel gebucht in Münster. Und dann habe ich unseren Finanzantrag, den wir ja im Prinzip schon letztes Mal vorbereitet hatten, Finanzantrag zur Kommunalwahl, für heute noch eingereicht und ansonsten die Kleinigkeiten, Tickets, Maps, Bands, Kalenderpflege. Das war's von mir. Fragen am besten am Ende, wenn wir alle mit unseren Tätigkeitsberichten durch sind. Als nächstes ist dann der Elder dran. Ja, hallo, schönen guten Abend. Auch von mir jetzt zum letzten Mal in diesem Fall ein kurzer Bericht. Von mir gab es auch wieder das Tagesgeschäft, also kleine Tickets, Spam, Social Media Trollen, also so kleine Hobbys, die ich mal zwischendurch noch mal haben kann. Also so kleine Dinger, die man mal so am Handy so zwischendurch mal tun kann. Dazu gab es natürlich auch noch die politische Runde jetzt im vergangenen Dienstag. Da ging es dann jetzt auch noch mal ein bisschen auch wieder um Mitgliedermotivation und auch also auch in Bezug zur kommenden Kommunalwahl in NRW, da möchte sich der Bund auch ein bisschen mitbewegen. Und da gibt es also auch inzwischen ein paar kleinere Ideen, die auch etwas weiter ausgefertigt werden sollten. Dazu gab es von mir noch ein paar Hintergrundvorbereitungen eben für Sonntag, also eben für den LPT. Unter anderem auch ein bisschen mit der Logistik hin und her. Ich konnte jetzt selber den Anhänger nicht nach Oberhausen beziehungsweise Essen fahren. Das wurde im Hintergrund ein bisschen geregelt. Da gibt es also auch noch ein paar Dinge, die dann da noch zu erledigen sind. Ja, ansonsten war es das vorerst. Dankeschön. Danke, Eltern. Weiter geht's mit Isan. Hallo. Ich habe das Übliche gemacht, das tägliche Social-Media-Geschäft mit allem drum und dran, Protokollvorbereitung, Tickets und so weiter und natürlich auch ein paar Sharepic-Fotos zum LPD, Kandidierende suchen und so weiter. Okay, danke dir. Und dann ist die Sandra dran. Ja, guten Abend zusammen. Am letzten Montag, den 17.3., habe ich die letzte Ressortsitzung gemacht. Ich habe mich von den zwei Mitgliedern, die immer dabei waren, verabschiedet. Und letzten Mittwoch war ich beim Postfach und in der LGS, gestern mit Wacko beim Postfach und in der LGS. Wir haben Vorbereitungen für den LPT getroffen. Ich habe heute Vorbereitungen für die AG Schnittchen weitergemacht. Der Rest wird morgen erledigt. Und ein paar wenige Spams gelöscht. Okay, danke dir. Gibt's Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann Statistik, Mitglieder. Stand heute 1198, davon stimmberechtigt 411. Allgemein immer noch ein stetiger Rückgang der Mitglieder. Insgesamt, was die Stimmberechtigten angeht, eine leichte Zunahme, einfach weil wir uns wahrscheinlich auch Richtung LPT bewegen. Gut, Barkassenbestand letztes Mal gezählt am 8. Januar 310,40 Euro sind jetzt nur verteilt auf zwei Kassen, nämlich auf die in der LGS und die, die wir am Sonntag mitbringen. Stadtsparkasse, Düsseldorf Girokonto ist der Stand, das müsste der 6.3. sein, 37.934,43 Cent. Und auf dem Renditekonto, wie immer, die 200.000 Euro angelegt. Der Wolf hat sich für heute krankheitsbedingt entschuldigt, deswegen haben wir da nicht den allerneuesten Stand. VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsportal vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Gut, dann geht's weiter mit den Terminen. Am Samstag, 22. März, haben wir zum Kreisparteitag in Bielefeld eingeladen, um 17 Uhr in dem Saal, wo dann am Sonntag auch unser Landesparteitag stattfindet, am 23.3. Die Wikilinks sind jeweils im Protokoll. Am 27.3. um 19 Uhr macht der WILK wieder eine Datenschutzschulung im BBB, da gibt es auch einen Link zu. Und am 14.9. haben wir die Kommunalwahl in NRW. Weitere Termine, Stammtische, Sitzungen, Infostände oder ähnliches findet ihr auch immer in unserem Terminkalender auf der Webseite der Piratenpartei NRW unter Landesverband Termine. Dann haben wir, wie eben schon angesprochen, einen Finanzantrag zur Kommunalwahl. Wir haben da letztens in der Arbeitssitzung schon mal das vorformuliert. Ich habe das jetzt mal hier so eingereicht. Der Landesvorstand beschließt ein Budget von 30.000 Euro vorgesehen. Vorgesehen ist eine Unterstützung je Kreis, kreisfreier Stadt von 3.000 Euro, sofern kreisweit bzw. stadtweit angetreten wird. Ich habe noch dazugefügt, mindestens 80% der Wahlkreise mit Direktkandidaten besetzt sind und die Liste zur Wahl zugelassen ist bzw. wird. Der Rest des Budgets kann für gemeinschaftliche Ausgaben genutzt werden oder durch weitere Anträge von den KV, VKV zur Unterstützung von außerordentlichen Veranstaltungen oder Aktionen im Rahmen der Kommunalwahl abgefragt werden. Die Entscheidung überliegt dem dann amtierenden Landesvorstand und natürlich geht das dann auch erst, nachdem wir eine Übersicht haben, wer überhaupt zur Kommunalwahl antreten wird, sprich wie sich die 3.000 Standardunterstützung verteilen. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Gut, hatten wir ja auch schon besprochen. Dann würde ich sagen, stimmen wir das doch einmal durch, Elder? Ja, auch selbsterklärend. Sandra? Dafür. Ich bin auch dafür. Und Isan? Dafür. Okay. Für die Aufzeichnung sei gesagt, dass wir das selbstverständlich mit unserem Schatzmeister, der heute leider krankheitsbedingt nicht da ist, abgesprochen haben. Der Text ist sogar überwiegend auch von ihm. So, weitere Anträge haben wir nicht. Umläufe hatten wir auch gar nicht. Nein. Sowas. Gut, dann sind wir beim Punkt Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier etwas zu berichten, was wir noch nicht wissen und was noch nicht in unserem Terminkalender ist? Ja, vielleicht können wir hier mal erzählen, weil es gab ja eine Aufstellungsversammlung im Rhein-Erft-Kreis. Ich versuche jetzt mal ein paar Infos dazu zu sammeln. Da gab es also auch Ergebnisse. Ich denke mal, das kann man hier, glaube ich, erzählen. Das kann man erzählen, ja. Ich hätte da auch einen Link zu, warte. Es ist nämlich auch schon vorbildlich ins Wiki eingetragen worden. Es wurde also für die Stadt Kerpen aufgestellt mit einer Bürgermeisterin-Kandidatin und für den Kreistag, Rhein-Erft-Kreis, aufgestellt mit einem Landratskandidaten. Landratskandidat ist der Janis, Bürgermeister. Rin, Kandidatin, komisches Wort, ist die A. Lesser und wir wünschen natürlich dem Rhein-Erft-Kreis alles Glück der Welt, dass das so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Weiß zufällig jemand von euch, ob da noch weitere Aufstellungen stattfinden? Es gibt da ja noch so andere Gemeinderäte und ähnliches, wo wir 2020, glaube ich, hier und da auch noch einen Piraten drin hatten. Okay, können wir ja vielleicht mal dran denken, wenn jemand auf dem LPT ist, aus dem Rhein-Erft-Kreis, da nochmal nachzufragen. Ja, bleiben wir auch sicherlich dran. Aber noch ein Ding hätte ich auch noch, was aus den Stadt-Landkreisen und Flüssen, was nämlich auch passiert ist, ist in Mettmann hat sich die Piratenfraktion quasi jetzt gegründet, dadurch, dass sie sich vergrößert haben. Denn dort gab es im Kreistag doch Zuwachs von einem weiteren Mitglied, also der vorher fraktionslos war und jetzt der Piratengruppe sich angeschlossen hat. Und dementsprechend gibt es da jetzt die Piratenfraktion, also die Fraktion Piraten Plus. Ja, richtig, genau. Ich habe dem Thomas Küppers auch schon gratuliert und ein liebes Feedback bekommen. Die sind also wirklich auch sehr froh, dass das jetzt noch geklappt hat, weil man als Fraktion ja doch noch ganz andere Möglichkeiten hat. Okay, nächster Punkt wäre die Kommunalwahl. Da haben wir ja jetzt schon ein bisschen was zu gesagt. Es gibt eine Orga-Seite im Wiki, wo, wie gesagt, wir auch sammeln, wo Aufstellungsversammlungen stattgefunden haben und mit welchem Ergebnis. Und auch hier sei halt nochmal erwähnt, Kommunalwahl, dass unsere Verhandlung, also unser Organstreitverfahren oder Verfassungsklage, dass die Verhandlung am 8. April sein wird. Ich gehe fast davon aus, dass es bei einer Verhandlung bleiben wird. Ich habe in dem Einladungsschreiben gesehen, dass mindestens noch vier andere Parteien mitklagen. Die Parteien werden allerdings nicht erwähnt, sondern nur so Aktenzeichen, aber es sind insgesamt fünf Aktenzeichen. Inwieweit sich das zusammenfasst, weiß ich nicht. Finden wir spätestens am 8. April raus. Okay, dann sonstiges Wichtiges. Isan, das hattest du, glaube ich, eingetragen, Ausschreibung Bundesparteitag. Ja, das ist ein Anschreiben von Dennis, der das, also dem 2V des Bundes, der eben geschrieben hat, dass sie für die Organisation des Bundesparteitages 25.2 in Präsenz eine Ausschreibung machen. Wer auch immer da Ideen hat, welche Hallen in Frage kämen und der dann auch bei der Organisation und so weiter mit dabei ist, immer direkt beim Bund melden. Okay, danke schön. Und das nächste Ticket, 536363, Vernetzungstreffen Kommunalwahl. Hattest du auch hier eingegeben, Isan? Ja, ich dachte mir, es ist ganz gut, das vielleicht im Protokoll festzuhalten. Das ist ein Ticket, das schon vor 1, 2, 3 Wochen angekommen ist. Ich denke mir, das ist vielleicht für den kommenden Vorstand auch interessant. Da versucht man Leute, also Parteien, zusammenzubringen, also von den kleinen Parteien, zur Kommunalwahl, um sich zu vernetzen, um sich zu organisieren. Und dieses Vernetzungstreffen ist am 26.03. um 19 Uhr online. Den Link habe ich schon reingestellt. Es gibt eine Meeting-ID und einen Kenncode. Ist alles mitgeteilt. Okay, super, danke dir. Ja, ich habe eigentlich auch fest vor, da am 26. März zu erscheinen. Das ist der Dienstag, ne, oder? Ich habe gar nicht geguckt, Moment. Nee, Mittwoch. Mittwoch? Ja, Mittwoch. Gut. Jo, ansonsten hätten wir nichts weiter im Protokoll. Gibt es sonst noch etwas von Seiten des Vorstands meiner KollegInnen? Ja, dann mache ich mal den offiziellen Anfang. Es war eine super schöne Zeit mit euch. Ich habe sie genossen und ich weiß noch nicht, was die Zukunft bringt, aber ich umarme euch alle und alle, die mitgeholfen haben. Dankeschön, Isan. So was Ähnliches hätte ich natürlich auch gerne gesagt, aber du hast das jetzt schon so wunderbar formuliert. Es war ja nicht immer so ganz einfach. Wir hatten doch relativ viele Rücktritte und dann noch wieder Neuwahlen, also die letzten 2 Jahre waren immer so ein bisschen ein Auf und Ab. Dennoch möchte ich mich natürlich auch nochmal bei euch bedanken für die Unterstützung und überhaupt für die Zeit und den Mut und die gute Laune, sowas überhaupt auf sich zu nehmen für ja 2 Jahre. Und wir sehen uns alle auf dem Landesparteitag und da können wir noch ein bisschen flauschen. Dem allen kann ich mich nur anschließen. Ich war ja nicht so fit in der ganzen Sache, weil ich bin kein Vorstandsmensch. Auf keinen Fall. Trotzdem danke ich euch. Ich habe durch euch auch wieder ein bisschen was dazugelernt, was politische Arbeit angeht. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft noch nutzen werde, nutzen kann, aber es war schön mit euch. So, dann auch nochmal von mir auch noch einen herzlichen Dank für das vergangene Jahr. Ich hab quasi jetzt auch mal wieder eine, ich glaube, das war jetzt meine dritte Amtszeit jetzt, wenn ich das jetzt nochmal genau zähle, die ich ja mit einer, ich sage mal, kurzen Pause dazwischen ja mal unterbrochen habe. Ja, auch mir war es auch natürlich so ein innerliches Blumenpflücken teilweise, aber auch manchmal auch ein großes Zerreißen. Wir haben, glaube ich, alles hinter uns gehabt, von Indifferenzen bis hin zu wunderbarer, stimmiger Einigkeit. Da ist, glaube ich, alles dabei gewesen. Ja, ich freue mich auch auf Sonntag, hoffe auch dann auf gute Wahlen und auf einen guten, tollen neuen Vorstand. Ja, wollen wir mal sehen, wie es da jetzt weitergeht. Ich hoffe das Beste. Leider diesmal ohne mich. Ich werde dann auch zum kommenden Vorstand nicht zur Verfügung stehen. Das habe ich, glaube ich, auch schon vorgestern auch bei der politischen Runde schon mit bekannt gegeben. Das ist einfach für mich derzeit privat einfach nicht möglich, da noch ein Vorstandsamt noch dazu zu nehmen. So gerne ich das machen würde, aber aktuell klappt es einfach nicht. Aber danke euch. Okay, dann der nächste Termin habe ich jetzt gerade in mein Pad reingeschrieben, wird natürlich dann vom neuen Vorstand festgelegt. Wir empfehlen, den Rhythmus beizubehalten, weil der ganz gut koordiniert ist, auch mit den Bundesvorstandssitzungen. Aber wie gesagt, das Entscheiden liegt nicht in unserer Hand. Und da ich jetzt auch niemand mehr im Sprechenraum sitze, schließe ich unsere letzte Sitzung um 20:52 Uhr. Vielen Dank.